So ein Philosoph hat einmal gesagt: Ich denke, also bin ich. Und das hat auch gestimmt, weil wie wir heute wissen, hat es ihn tatsächlich gegeben, diesen Philosophen. Allerdings müsste man heute viel eher sagen: Ich wohne, also bin ich. Weil ohne das Wohnen ist alles nix, zumindest nix Gescheites. Und damit man überhaupt heute noch vom Wohnen Und damit man heute überhaupt noch wohnen kann oder zum Wohnen kommt, gehört sich schon was dazu. Die Frau Drangsaler von drüben zum Beispiel, die hat aus ihrer Wohnung raus müssen, weil die einen Eigenbedarf gehabt haben. Der Bofordiner hat nämlich endlich sein Jura-Examen bestanden gehabt. Ausgerechnet im Mietrecht. Und hat deswegen unbedingt eine erste Kanzlei gebraucht. Dorten, wo die Drangsalerin drin gewohnt hat. Und da hat sie wegziehen müssen. Wo sie hin ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie eh gleich ins Altenheim nahe. Dass sich die des Wohner anderweitig nimmer anfängt, hat sich eh an jeder denken können. Tja. Ein anderer Spruch, der geht so: My home is my castle. Mein Heim ist meine Burg. Und auch das stimmt, weil eine Burg muss man verteidigen, sonst wär's ja keine, sondern bloß ein Haus oder eine Wohnung, je nachdem. Das gilt nicht bloß bei Leuten, die Eigenbedarf anmelden, wie Hauseigentümer oder deren Boom mit Staatsexamen. Na, wahrhaftig nicht. Derzeit kann man es ja wieder laufend in der Zeitung lesen, dass sie da eingebrochen haben oder dort. Ja, und bei uns ja auch. Beim Professor Wuiser zum Beispiel waren schon mehrfach die Einbrecher drin. Letztes Mal auch wieder. In seine 12 Quadratmeter Wohnung im 6. Stock drum und haben natürlich schon wieder nichts Brauchbares gefunden. Nicht einmal im Kühlschrank. Ja, nicht einmal im Kühlschrank. Da haben sie den halt einfach ausgesteckt und das Ding auseinander. Und das restliche Zeug haben sie ihm drin gelassen. Weil die Sperrmüllabfuhr sind sie halt auch wieder nicht, hat Anna vor denen noch gesagt. Haben sonst nichts brauchen können. Haben den Kühlschrank dann auf einen alten Peugeot nauf und sind dafu. Die waren ganz schön fertig von der Schlepperei. Der eine hat dem anderen Einbrecher sogar noch gesagt, dass er glaubt, dass er sich dabei einen Bruch gekommen hat. Warum ich das nicht gemeldet habe? Ja, denken Sie vielleicht, ich interessiere mich für sowas? Außerdem haben Sie bei der Frau Neubinger ein paar der doch auch noch geläutet, bevor Sie weg sind. Haben sogar mit ihr geredet und gesagt, also wir waren ja schon in vielen Wohnungen, aber das bei dem Professor Wuiser da oben schlägt doch glatt fast den Boden aus. Ihr solltet mal für den Sammeln gehen, auf Wiederschauen. Also echt, da könnte die Frau Neubinger doch auch mal Lebertle sagen, oder? Mich zumindest geht es nichts an. Mich geht überhaupt gar nichts was an. Oder wollen Sie, dass man mir nachsagt, ich spioniere? Der Herr Wuiser hat doch eh nichts in dem Kühlschrank drin gehabt. Bis auf eine abgelaufene Packung Milch, Haarvollmilch. Und die war noch vor 2011.